Abschnitt 32. Aus Oblomov von Ivan Alexandrowitsch Goncharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Dritter Teil, sechstes Kapitel. Er bemerkte nicht, dass Sachar ihm ein kaltes Mittagessen vorsetzte, wusste nicht, wie er dann ins Bett kam und in einen totenähnlichen Schlaf versank. Am nächsten Tage erbebte er beim Gedanken daran, dass er zu Olga fahren sollte, indem er sich lebhaft vorstellte, wie vielsagend alle ihn anblicken würden. Der Portier empfing ihn auch ohnehin eigentümlich freundlich. Semjon stürzte ganz kopflos hinaus, wenn er ein Glas Wasser verlangte. Katja und die Kinderfrau begleiteten ihn mit einem freundschaftlichen Lächeln hinaus. Der Bräutigam steht bei ihnen allen auf der Stirne. Und er hatte die Einwilligung der Tante noch nicht eingeholt, besaß keine Kopeke Geld und wusste nicht, wann er welches bekommen würde. Er wusste nicht einmal, wie viel ihm das Gut in diesem Jahre tragen würde. Er hatte kein Haus in seiner Besitzung. Ein schöner Bräutigam. Er beschloss, dass er bis zum Eintreffen von genauen Berichten vom Gut Olja nur am Sonntag in Anwesenheit anderer sehen wollte. Als dann der Tag kam, dachte er gar nicht daran, sich des Morgens zum Besuche bei Olga vorzubereiten. Er rasierte sich nicht, kleidete sich nicht an, blätterte träge in den französischen Zeitungen herum, die er vorige Woche von Iljinskis mitgenommen hatte, sah nicht unaufhörlich auf die Uhr und furchte nicht die Stirne, wenn der Zeiger sich lange nicht vorwärts bewegte. Sachar und Anissia glaubten, er würde wie gewöhnlich außer Hause speisen und fragten nicht, was gekocht werden sollte. Er schimpfte auf sie und erklärte, dass er durchaus nicht jeden Mittwoch bei Iljinskis esse, dass es eine Verleumdung sei. Er hatte bei Iwan Serasimitsch gespeist und er würde in Zukunft nur mit Ausnahme von Sonntag und auch das nicht immer zu Hause zu Mittag essen. Anissia rannte auf den Markt hin, um für Oblomovs Lieblingssuppe Gekröse zu holen. Dann kamen die Kinder der Hausfrau zu ihm. Er sah Manjas Rechenheft durch und fand zwei Fehler. Er linierte Marschas Heft und schrieb ihr das große A vor. Dann hörte er dem Singen der Kanarienvögel zu und sah durch die halboffene Tür zu, wie sich die Ellbogen der Hausfrau bewegten und vorüberhuschten. Gegen 2 Uhr fragte die Hausfrau durch die Tür, ob er nicht etwas essen wollte. Sie hätte Käsekuchen gebacken. Man brachte ihm Käsekuchen und ein Gläschen Johannisbeerschnaps. Ilja Iljitschs Erregung beschwichtigte sich ein wenig und er verfiel in stumpfes Sinnen, indem er fast bis zum Essen verblieb. Nach dem Essen, als er vom Schlafe überwältigt auf dem Sofa liegend einzunicken begann, öffnete sich die Tür, die in die Zimmer der Hausfrau führte, und vor ihm erschien Afafja Majewna mit 2 Pyramiden von Strümpfen in beiden Händen. Sie legte sie auf 2 Stühle hin, während Oblomov aufsprang und ihr einen 3. anbot. Doch sie setzte sich nicht, war es nicht gewohnt. Sie war beständig auf den Füßen, von Sorge erfüllt und befand sich in steter Bewegung. »Ich habe heute Ihre Strümpfe durchgesehen«, sagte sie. »Es sind 55 Paare, sie sind aber fast alle zerrissen.« »Wie gut Sie sind«, sagte Oblomov an sie herantretend und sie scherzhaft bei den Ellbogen fassend. Sie lächelte. »Warum bemühen Sie sich? Ich muss mich wirklich schämen.« »Das macht nichts, das ist meine Beschäftigung.« »Sie haben niemand, der es für Sie tut.« »Und mir macht es Vergnügen«, fuhr sie fort. »Da sind 20 Paar, die nichts mehr wert sind. Es ist nicht der Mühe wert, sie zu stopfen.« »Das ist nicht nötig. Lassen Sie das bitte ganz sein. Warum geben Sie sich damit ab? Ich kann mir ja neue kaufen.« »Es wäre schade, sie vorzuwerfen. Diese alle kann man anstricken.« Sie begann, die Strümpfe rasch zu zählen. »Aber ich bitte Sie, setzen Sie sich doch. Warum stehen Sie?«, sagte er zu ihr. »Nein, ich danke bestens. Ich habe keine Zeit zum Sitzen«, antwortete sie, seine Einladung wieder ablehnend. »Heute wird bei uns gewaschen. Ich muss die Wäsche vorbereiten.« »Sie sind eine großartige Hausfrau«, sagte er, den Blick auf ihren Hals und ihre Brust richtend. Sie lächelte. »Soll ich die Strümpfe anstricken?«, fragte sie. »Dann werde ich Baumwolle und Zwirn kaufen. Uns bringt das eine Alte aus dem Dorf. Hier lohnt es sich nicht einzukaufen. Man bekommt lauter abgelegene Ware.« »Wenn Sie so gut sind, erweisen Sie mir diesen Dienst, aber ich schäme mich wirklich, Ihnen so viel Unruhe zu verursachen.« »Das macht nichts. Was sollten wir sonst tun? Diese da werde ich selbst anstricken. Jene gebe ich der Großmutter. Morgen kommt meine Schwägerin auf Besuch. Wir werden abends frei sein und werden die Strümpfe anstricken.« Mascha fängt auch schon zu stricken an. Sie zieht aber immer die Nadeln heraus. Sie sind für ihre Hände zu groß. Ist es möglich, dass auch Mascha das lernt? Bei Gott, ganz gewiss. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, sagte Oblomow, sie mit demselben Vergnügen betrachtend, mit dem er heute früh den heißen Käsekuchen angeschaut hatte. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar und werde nicht versäumen, meine Schuld zurückzuzahlen. Ich werde Mascha seidene Kleider kaufen und sie wie eine Puppe anziehen. Aber lassen Sie das. Was für eine Dankbarkeit. Wozu braucht sie seidene Kleider? Man kann ja nicht genug Kattunkleider kaufen. Es ist, als verbrenne alles auf ihr, besonders die Schuhe. Wir können ihr nicht oft genug welche kaufen. Sie erhob sich und nahm die Strümpfe. Wohin eilen Sie denn? Fragte er. Bleiben Sie da, ich bin jetzt frei. Vielleicht ein anderes Mal, an einem Feiertag. Beehren auch Sie uns, trinken Sie mit uns Kaffee. Und jetzt wird bei uns gewaschen. Ich werde nachsehen, was Akulina macht, ob sie schon angefangen hat. Nun, gehen Sie mit Gott. Ich wage nicht, Sie zurückzuhalten, sagte Oblomow, mit den Augen ihren Rücken und ihren Ellbogen folgend. Dann habe ich noch Ihren Schlafrock aus der Kammer hervorgeholt, sprach sie weiter. Man kann ihn ausbessern und waschen. Der Stoff ist so gut, er wird noch lange dienen. Das war unnötig. Ich trage ihn nicht mehr. Ich habe mir das abgewöhnt und brauche ihn nicht mehr. Das schadet ja nicht. Man kann ihn auswaschen. Vielleicht ziehen Sie ihn noch einmal an? Zur Hochzeit? Schloss sie lächelnd und schlug die Tür zu. Ihm verging sogar der Schlaf. Er spitzte die Ohren und riss die Augen auf. Auch sie weiß es. Alle, sagte er, sich auf ihren Sessel sinken lassend. Oh, Sacha, Sacha! Wieder ergoss sich ein Schwall von traurigen Worten über Sacha. Wieder sprach Anissia mit der Nase, dass sie zum ersten Male von der Hausfrau von der Hochzeit gehört hätte. Sie hätte das in den Gesprächen mit jener gar nicht erwähnt. Es würde ja gar keine Hochzeit stattfinden. Das wäre ja ganz unmöglich. Das hätte wohl der Feind des menschlichen Geschlechtes ausgedacht. Sie wollte gleich in die Erde sinken und auch die Hausfrau sei bereit, vor dem heiligen Bilde zu schwören, dass sie vom Iljinskischen Fräulein nichts gehört hatte, sondern irgendeine andere Braut meinte. Anissia sprach noch viel, so dass Ilja Iljitsch sie fortschickte. Sacha machte am folgenden Tag den Versuch, Oblomow um Erlaubnis zu bitten, in dem Hause auf der Gorochowaja, in dem sie früher gewohnt hatten, einen Besuch zu machen. Oblomow fuhr ihn aber so an, dass er dankbar war, seine Knochen heil vorzutragen. »Dort weiß man noch nichts. Da willst du den Klatsch aussehen. Bleib zu Hause«, fügte er drohend hinzu. Der Mittwoch verging. Am Donnerstag bekam Oblomow mit der Stadtpost einen Brief von Olja, in dem sie ihn fragte, was geschehen sei, da er nicht gekommen war. Sie schrieb, sie hätte den ganzen Abend geweint und eine schlaflose Nacht verbracht. »Dieser Engel weint und schläft nicht«, rief Oblomow aus. »Oh Gott, warum liebt sie mich? Warum liebe ich sie? Warum sind wir einander begegnet? Das hat André verschuldet. Er hat uns beiden die Liebe wie Pocken eingeimpft. Und was ist das für ein Leben? Nichts als Unruhe und Aufregung. Wann wird denn das friedliche Glück und die Ruhe kommen?« Er legte sich laut seufzend nieder, erhob sich, ging sogar auf die Straße hinaus und suchte immer nach einer Lebensnorm, nach einer Existenz, die Tag für Tag, Tropfen für Tropfen, in der stillen Betrachtung der Natur und in der stillen, langsam einander ablösenden Erscheinung eines friedlichen und geschäftigen Familienlebens dahinflösse und zugleich inhaltsreich wäre. Er wollte sich das Leben nicht als einen breiten, rauschenden Fluss mit wogenden Wellen vorstellen, wie Stolz es tat. »Das ist eine Krankheit«, sagte Oblomow, »ein Fieber, ein Springen über Sandbänke, wobei die Dämme eingerissen werden und Überschwemmungen drohen.« Er schrieb Olga, er hätte sich im Sommergarten ein wenig erkältet, wäre genötigt gewesen, einen heißen Kräutertee zu trinken und müsste ein paar Tage zu Hause bleiben. Jetzt sei aber alles wieder gut und er hoffe, sie am Sonntag zu sehen. Sie antwortete ihm, lobte ihn, weil er sich gepflegt hatte, riet ihm selbst, am Sonntag zu Hause zu bleiben, wenn es nötig wäre. Sie wollte sich eine Woche langweilen, wenn er sich nur schone. Die Antwort hatte Nikita gebracht, der nach Anissias Worten am Klatsch die Hauptschuld trug. Er brachte vom Fräulein die Bücher mit dem Auftrage, Oblomow möchte dieselben lesen und Olga bei der nächsten Begegnung sagen, ob sie selbst sie lesen sollte. Sie bat um einen Bericht über seine Gesundheit. Oblomow schrieb die Antwort, übergab diese eigenhändig Nikita, geleitete ihn zum Vorzimmer direkt auf den Hof hinaus und folgte ihm mit den Augen bis zum Tor, damit es ihm nicht einfiel, in die Küche zu gehen und dort die Verleumdung zu wiederholen oder damit Zachar ihn nicht auf die Straße hinaus begleite. Er freute sich über Olgas Vorschlag, er möchte sich schonen und am Sonntag nicht kommen, und schrieb ihr, er müsse bis zur endgültigen Genesung wirklich noch ein paar Tage zu Hause sitzen. Am Sonntag besuchte er die Hausfrau, trank Kaffee, aß eine heiße Piroge und schickte Zachar zum Mittag auf das andere Ufer, um Gefrorenes und Konfekt für die Kinder zu holen. Man fuhr Zachar mit Mühe über den Fluss zurück. Man hatte die Brücken abgerissen und die Nirwa begann sich schon mit Eis zu bedecken. Oblomow konnte gar nicht daran denken, am Mittwoch zu Olga zu fahren. Gewiss, er konnte ja sofort, solange es noch ging, auf das gegenüberliegende Ufer hinüberfahren, sich für ein paar Tage bei Gerasimowitsch einquartieren, jeden Tag bei Olga sein und sogar dort zu Mittag essen. Er hatte einen plausiblen Vorwand. Die Neva wäre an der einen Seite gefroren und er hätte nicht Zeit gehabt, zurückzukehren. Dieser Gedanke war Oblomows erste Regung und er ließ seine Füße schnell auf den Fußboden herabgleiten. Aber nach einigem Überlegen kehrte er mit besorgtem Gesicht, seufzend und langsam wieder auf das Sofa zurück. »Nein, zuerst sollen die Gerüchte verstummen und die fremden Leute, die Olgas Haus besuchen, ihn ein wenig vergessen und ihn erst dann wieder täglich dort sehen, wenn Olga und er offiziell als Braut und Bräutigam galten. Es ist langweilig zu warten, aber man kann dagegen nichts tun«, fügte er seufzend hinzu, indem er die von Olga geschickten Bücher in Angriff nahm. Er las etwa 15 Seiten. Dann kam Mascha ihn fragen, ob er nicht an die Nirwa gehen wolle. Alle gingen sich ansehen, wie der Fluss gefroren war. Er ging und kam zum Tee zurück. So vergingen die Tage. Ilja Iljitsch langweilte sich, las, ging auf die Straße und schaute durch die Tür zur Hausfrau herein, um mit ihr vor Langeweile ein paar Worte zu wechseln. Er malte ihr einmal 3 Pfund Kaffee mit solchem Eifer, dass ihm die Stirn nass wurde. Er versuchte es, ihr ein Buch zu geben. Sie las, langsam die Lippen bewegend, leise den Titel und gab ihm das Buch zurück, indem sie sagte, sie würde es zu den Feiertagen bei ihm abholen oder es von Vanya laut vorlesen lassen, dann würde auch die Großmutter zuhören können. Jetzt hätte sie aber keine Zeit. Unterdessen hatte man über die Nirwa Fußstege gelegt. Und eines Tages verkündete das Springen des Hundes an der Kette und sein verzweifeltes Bellen wieder Nikitas Erscheinen. Er brachte ein Briefchen, in dem Oblomow über seine Gesundheit ausgefragt wurde, und ein Buch. Oblomow fürchtete sich, er würde genötigt sein, gleichfalls über den Fußsteg auf das andere Ufer zu gehen, versteckte sich vor Nikita und schrieb, er hätte eine leichte Halsentzündung, er traue sich noch nicht auszugehen. Das grausame Schicksal beraube ihn noch ein paar Tage lang des Glückes, seine teure Olga zu sehen. Er befahl Zachar eindringlich, sich nicht zu unterstehen, mit Nikita zu plaudern, folgte diesem wieder bis ans Tor mit den Augen und drohte Anissja mit dem Finger, als sie ihre Nase aus der Küche heraussteckte und Nikita etwas fragen wollte. Ende von Abschnitt 32, gelesen von Yazida Soroslow im März 2025.